So, hallo und herzlich willkommen. Hallo Lisa. Hallo Fabi. Wie geht's dir? Ich bin mir nicht sicher. Das fasst eigentlich ganz gut zusammen, das ganze Erlebnis. So, wir haben gerade Gio Tokyo Fish Attack gesehen. Ich dachte gerade, du kennst den Titel Nein, auswendig. nein, ich habe mich vorbereitet. Ich habe hier die Wahnsinn. IMDb-Seite. Ja, klar. Er hat übrigens 5,5 Sterne von 10. Ich dachte jetzt von 5. Da gehen wir doch einen halben extra drauf. Ja, ein Animations-Horrorfilm aus dem Jahr 2012. Das ist all die Infos, Also, die ich hier geben kann. ich glaube, das, was wir beide sagen, ist, dass das definitiv kein Horrorfilm ist. Ich kann sehen, dass Leute. Wir haben es auf Deutsch gesehen, ist das Ding. Ich glaube, wenn man es im originalen Japanisch mal anguckt, dass Nein, es ist es jedem zu könnte. empfehlen, diesen Film auf Deutsch zu sehen. Aber erzähl mir mal erstmal die Story von Gio Tokyo Fish Tokyo Attack. Fish Attack. Die, ohne zu spoilern, einfach die Grund. Was ist der Film? Japan wird von Fischen angegriffen, die laufen können. Aber sie haben so eine Insektbeine, also sie liegen auf irgendwas drauf. Mechanischen Spinnenbeine. Ja, so ganz, ganz merkwürdig, ja, schon Spinnenbeine. Und ja, das ist die Story. Das ist die Story. Es ist großartig. Ich habe den Film, wie gesagt, ich habe einige Clips schon gesehen. Also ich wusste, wie er aussieht und dass ich mich halt auf echt schlechtes CGI gefasst machen muss. Und halt auf Haien auf Beinen. Ach Aber. genau, und die Fische, die stinken ganz schrecklich. Stimmt, das ist die, ein sehr, das sehr. ist sogar ein wichtiger Punkt, Das ist ja, ein das ist wichtiger Plotpoint, storyrelevant. dass die Fische stinken. Nach Es ist. übrigens Verwesung, nach menschlicher Verwesung, das wurde direkt so gesagt. Also das ist die Beschreibung des Geruchs. Menschliche, wirklich menschliche Verwesung. Und Ja. es war es auch ein wichtiger Storypoint, dass Oh man ja. die Nippel von der Armdose gesehen hat. Endlich was zu masturbieren. Ja, Na. man hat tatsächlich Nippel gesehen. Ich war überrascht. Ja, aber ist halt auch ein Horrorfilm, ne? Aber Meist stimmt, die ist ein eine, die Horrorfilm. wurde auch. Nee, die wurde nicht vergewaltigt. Die hatte einen Dreier. Das Genau. war auch Also die. die Grundstory ist im Endeffekt drei Mädels, also ist eine Charakter, also der Fokus liegt wirklich, ja, Tokio oder Japan wird angegriffen von diesen süßen kleinen Fischen auf Insektenbeinen. Ja, komm, der Hai, der war schon Ja, und dann gibt es gruselig. auch Haie und Oktopusse auf. Oktopusse, ja. Und die Szene war auch, die haben auch nur einen Oktopus reingenommen, damit sie eine Hentai-Szene machen können. Oh, der Scheiß. Na, aber es ist schon eine. Na, wie nennt man so einen Film? So ein apokalyptischer Film. Naja, rein theoretisch hätten sie dann anstatt diesen krabbelnden Fischen einfach Zombies reingepackt, dann wäre das eine ganz normale Zombie-Apokalypse Ist ja so gewesen. ziemlich genau. Ja. Weil, sobald die Wunden von denen kriegen, infizieren sie sich ja und werden zwar jetzt nicht zu Fischen, die irgendwo rumkrabbeln, aber werden von einem Virus heimgesucht. Falls sich das Infiziert war verwirrend das Wort. anhört, wir sind genauso verwirrt. Der Film ist, was storytechnisch angeht, die erste. Ja, es waren ersten 20 Minuten waren es im Es waren Endeffekt. nur 20 Minuten. Der fängt relativ stark an und. Stark. Nein, also es ist am Anfang wirklich diese typische Massenhysterie und typischer Horrorflick, aber halt überhaupt nicht ernst genommen. Also wir haben uns eine ganze Zeit lang gefragt, ob die Macher sich selber ernst nehmen oder nicht, aber. Jesus, es gab genug Szenen, wo dann. Okay, Am nein, die reden geilsten sich fand ich so. eigentlich die Szene, als die Freundin. Oder, naja, Freundin von, wie heißt sie denn, Erika? Ich hab den Hieß, Namen, oh, du hast den ja. Namen auch Ich super hab. vorbereitet. Ja, aber da sind keine Bilder bei. Das heißt, ich sag dir jetzt Nee, Namen und du also, musst mir sagen, okay. ob er das ist. Kataoka? Kataoka war die. Ich meine, die Fette mit der Nein, Brille. Kataoka war die Lead, die ihren Boyfriend da gesucht hat. Ja, nee, die meine ich ja nicht. Nein, aber so hieß die. Okay, danke. Ich weiß nicht, wie die mit der Brille hieß. Ich habe hier noch Tacoma. Also Erika war, glaube ich, die Erika war die Schlampe. Nutte, ja. Und die andere Sorry, ist Schlampe. Nicht Nutte. Ja, das war, genau. Wie hieß ja, am Anfang, die andere? Das weiß ich nicht. Brillenschlange. Brillenschlange, okay, nennen wir sie Brillenschlange. Hässliches Endline, weil sie spielt so ein bisschen die Rolle von wegen, sie hat eine heiße Freundin und die Freundin schleppt die ganzen Kerle ab und sie ist so das hässliche Entlein und die beiden zanken sich und sind eigentlich gar keine Freunde. Genau, und ich fand die Szene super geil. Ja. Sorry. Ich muss das loswerden. Ich fand die Szene super geil, als die Brillenschlange vor Erika weggelaufen ist, als Erika sich schon verwandelt hatte. Ja. Und das einfach so krass in die Länge gezogen wurde. Da rennt die noch hinterher, war voll in Panik und dann wurde es immer langsamer und langsamer und da, noch eine Szene genau, und noch eine Szene. Genau, das war so eindeutig. Klasse. Ich glaube, das war der Moment, wo ich realisiert habe, okay. Die das, nehmen sich nicht ernst. Das ist kein ernstzunehmender Film. Wo, ja, ist es wirklich geschossen wie ein Comedy-Shot? Man hat drei Szenen und Erika, oder nicht Erika, die Brillenschlange läuft davon und die Erika verwandelt, rennt ihr hinterher. Nächste Szene, die Brillenschlange läuft langsamer und es ist herrlich, also Jesus. Ja, aber der Film fängt damit an, dass die drei Weiber in einem Haus sind und das Haus wird dann angegriffen von Fischen. Und die eine infiziert sich und wird dann zum grünen Mensch, der stinkt. Aus allen Körperöffnungen. Und der dann auch auf betone das, aus allen. Was ich nicht erwartet habe, und ich hätte jetzt Spoiler gesagt für das Ende des Films, weißt du? Spoilerwarnung! Dankeschön. Nein, weil, also, den Film kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man Lust hat, sich total bekloppte Anime-Scheiße anzusehen. Es ist ein Trash-Anime. Ja. Aber auf Deutsch. Auf Deutsch. Oh, Trash-Anime auf Deutsch. Das ist der Wahnsinn. Also die Story schneidet sich so auf, dass die eine Takaoma oder wie die hieß, die Protagonistin, ja, die ihre Freundinnen im Haus zurücklässt und versucht, ihren Freund, ihren Verlobten in der Stadt, die angegriffen wird, zu finden. Und dabei stößt sie auf den coolsten Charakter ever. Ja, ich habe seinen Namen vergessen. Mr. Awkward. Mr. Awkward, ja. Die Dialoge. Und deswegen, glaube ich, macht er auf Deutsch, immer wenn die beiden miteinander geredet haben, sorry, immer wenn die beiden miteinander geredet haben, war das ehrlich. Wir haben so gelacht. Die fucking Dialoge, was die da sagen. Vor allen Dingen aber auch die Synchronsprecher, das haben die doch mit Absicht gemacht. Niemand kann so scheiße synchronisieren. Wirklich. Das geht gar nicht. Das hätte so eine Szene aus Pop Team Epic sein können. Wirklich. Also. Die Szene, wo die beiden sich im Flugzeug... Die Flugzeugszene, Alter. Und die beiden sich im Flugzeug treffen und dann so, kennen sie mich? Oder kenne ich sie? Und er sagt für 10 Sekunden einfach nichts. Ja, und dann. Ah ja, Entschuldigung. Ich hab sie vorher gesehen. Ach so. Aber wie so, ach so. Oder ich kann sie ja nicht mal nachmachen. Nee. Das war so, wie so eine Computerstimme. Ach so. Ja, aber die Flugzeugszene war das allererste Mal, wo ich dachte, ist es jetzt nur die Übersetzung, die einen Scherz erlaubt, oder ist es der Film? Weil die sagen, der Typ ist im Flugzeug, das Flugzeug ist wahrscheinlich kurz davor abzuheben. Und die, da kommt eine Stewardess und sagt dem Typen am Laptop, hier, Laptop aus. Wir wollen abheben. Und er sagt von wegen, hey, ich brauche nur kurz, lass mich mal in Ruhe, ich brauche nur eine Sekunde. So, ich bin fertig. Ey, jetzt mache ich den Laptop aus. Sinnlos. Vor allen Dingen, wirklich ein Gespräch später kam die Stewardess wieder und sagt, ja, wir landen kürzlich. Nicht mal eine Szene später, in der gleichen Szene kommt eine Durchsage, wir landen jetzt. Wir sind gleich in Tokio. Wir sind nicht mal abgeholt. Und das Geilste ist ja dann, dass die Protagonistin dann eingeschlafen ist. Dann war so ein Zehenwechsel und dann ist sie schlafend im Flugzeug. Obwohl die Szene davor hieß, wir landen in Kürze, bitte anschnallen. Das war so dumm. Und dann gucken alle Leute, die stehen auf. Die stehen einfach auf, ja, keiner hat sich angeschnallt, obwohl der Pilot gesagt hat, dass wir gleich landen und sie sich anschnallen sollen. Nein, sie stehen auf, gucken ans Fenster. Ach ja, da sind sie. und sehen, ich mache gerade Gänsefüßchen, weil sie sehen vom Flugzeug aus, wie die ganzen Straßen voller kleiner Krabbelfiecher sind. Aber dann zoomen sie wieder aufs Flugzeug, das einfach so krass weit oben fliegt, dass sie das gar nicht hätten sehen können. Das war so bescheuert. Das ist diese eine Szene, dass du so viele Probleme mit dem Film hast. Ne? Die können die auf dem Flugzeug gar nicht sehen. Ich meine, es ist nicht... Der Film gibt ganz offensichtlich einen Fuck auf... Logik. Ja. Ich wollte gerade sagen, weil nochmal zu der Übersetzung. Bitte. Da war auch eine so eine Szene, da... Ach genau, als die Protagonistin gerade aus dem Haus gestürmt ist, da hat die auch hinterher... Aus welchem Haus? Sie ist aus vielen Häusern. Naja, ihre Freundin verlassen hat. Ach, also. Genau. Da hat die Schlampe hier, Erika, hat dann auch so gerufen, wo laufst du hin? Ah ja, wo laufst du hin? Wo laufst du hin? Ja, okay. Du kannst kein Deutsch. Also, ich hätte so gerne mich jetzt gerade an Beispiele mehr erinnern, wo die deutsche Synchro... Das war einfach so geil, die Betonung der Sätze war einfach so geil. Das war wirklich, an einer Stelle hat sie auch so übelst viel gesagt und das wurde richtig schnell runtergerattert. Ja, stimmt, ganz so ganz schnell vorgelesen. So. Da sieht man klar, dass es auf Japanisch und dass es nicht geht im Deutschen. Am geilsten war auch, als der komische Professor, ja, es gibt einen verrückten Professor, das muss man dazu sagen. Der fehlt, also wir sind anscheinend doch noch nicht bei Spoiler, weil das geht noch mal, Jesus, genau, der Plot zum Ende. Der Plot zum Ende, der war richtig hart. Na, da ist so ein verrückter Professor und der regt sich an einer Stelle so übelst auf. Oder, also die wollten ihn, glaube ich, so richtig verrückt darstellen. So. Ja, klar. Und die deutsche Synchro, das war ja der Wahnsinn. Er hat wirklich einfach völlig ruhig gesprochen, aber das Anime-Bild, also dieses animierte Bild war einfach so... Ach, ja, und er redet ganz normal weiter. Ich dachte mir so, hä? Ja, ich erinnere mich. Wahnsinn, ey. und das synchronisierte Geweine von der Protagonistin war auch klasse. Die Szene möchte ich gerne mal aufgreifen. Es gibt einen Punkt, also die Protagonistin versucht in die Stadt reinzukommen und der fucking Fotograf ist halt mit, was sich am Ende rausstellt, aber dazu kommen wir später. Auf jeden Fall ist der Fotograf dabei und sie versucht in die Stadt reinzukommen, aber die ist unter Quarantäne und sie kommt nicht rein und da stehen ganz viele Männer in weißen Anzügen und du kannst sie nicht rein und die Protagonistin rennt halt einfach immer wieder gegen und was hat sie gesagt? Ich muss hier rein. Ich muss das jetzt tun oder ich muss jetzt weiter. Nee, ich muss jetzt weiter, irgendwie sowas. Also so und ganz rennt da gegen die Leute und dann kicken die runter. Und sie fängt halt einfach wie so eine, also wirklich wie eine Elfjährige an zu heulen. Und was ich da vorhin schon gesagt habe, es gibt so... Wie Goofies lachen. Ja. Entschuldigung, erzähl weiter. Die Lache war so, das Heulen. Ah, ne, was ich vorhin schon gesagt habe, es gibt eine... Es gibt einen ganz kleinen Unterschied zwischen Tragödie und Komödie. Und zwar, dass die Komödie immer einen Schritt weiter geht. Und die Szene ist halt wirklich, ich kann mir vorstellen, es ist natürlich wegen der Synchro und den Umständen nicht ernst zu nehmen als traurig. Aber es gäbe einen Punkt bei der Szene, wo die hätten cutten können und dann wäre es eine traurige Szene, dass sie nicht in die Stadt kommt. Aber sie heult einfach für gute 20 Sekunden oder so. Heult sie einfach und die Kamera wechselt nochmal und sie ist am Weinen zu dem Punkt, wo es einfach nur noch lächerlich surreal und ja, lächerlich ist. Und das macht der Film halt extrem oft, wo er Szenen hat, wo du einfach denkst, wow, hä? Warum? Was willst du mir gerade sagen, ja, Film? Hey, ich verstehe dich nicht. Und das war so der Punkt, wo der Plot dann irgendwann anfängt. Mir fällt gerade noch eine witzige Szene ein, als die Protagonistin in den Keller gehen wollte und der Mr. Awesome Guy. Stimmt. Wo dann runterkommt und ich sagte mir schon, dass die Tür verschlossen ist. Und einen riesigen Schlüsselbund zückt und die Tür ausschließt. Und ich so dachte, hä? Hä? Nein, du musst dazu sagen, dass die Protagonistin vorher da war und an der Tür geruckelt hat und er kommt. Ja. Und sie sagt dann, die Tür ist verschlossen. Und er zückt den Schlüssel. Und sie so, du hast einen Schlüssel? Und er sagt dann, ich dachte mir schon, dass die Tür verschlossen ist. Ach so. Okay. Na dann. Aber, dann, Aber so hat sie auch reagiert, oder? Ja. Das war einfach so, okay, let's go. Oh Gott. So, aber was ich eigentlich nochmal... Oh, aber jetzt wirklich Spoiler. Spoilerwarnung! Danke. Der Plot fängt irgendwann an, sehr unnötig kompliziert zu werden. Mit dem, erstmal finden die einen Professor, weil der Professor der Onkel von ihrem Verlobten ist und sie sucht ihren Verlobten, also endet ab beim Professor. Und der Professor hat irgendwie rumexperimentiert und dann den fucking Mülltütenfisch gefunden, der am Anfang... Oh, das müssen wir noch kurz erklären. Ich habe drauf gewartet, dass du da reinspringst. Oh mein Gott, das habe ich völlig vergessen. Also, dieser Film fängt damit an, ja, dass die einen so einen Fisch in... Also die Mädels, diese drei Mädels, dass die einen so einen krabbelnden Fisch im Haus hatten und den dann irgendwie töten, indem sie eine Kommode an ihn ranschieben. Was ich übrigens ziemlich lustig fand. Das fand ich aber nicht schlecht. Ich fand's auch nicht schlecht. Eine Protagonistin, nur, die Gebrauch von ihrem Umfeld macht. Ich habe mich nur gefragt, warum sie die Kommode, als sie an das Blut rangezoomt haben, dann auf einmal so CGI-mäßig gemacht haben. Ach so, ja, das stimmt. Hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber ist ja auch egal. So, auf jeden Fall hatten sie dann diesen kleinen... Also relativ kleinen, krabbelnden Fisch, ja, so der kleiner, tot war, süßer Fisch, der übelst gestunken hat. Den haben sie dann in eine Mülltüte gemacht und raus in eine Mülltonne geschmissen. So. Und dann sieht man, wie diese Mülltüte langsam aufbläht. Ich check jetzt erst, warum die Mülltüte fliegt. Warum ja, wegen dem Gas. Ja, genau, das habe ich vergessen. Also, das gehört aber noch zum, zur Story, ja? Ja, ja. Also das nehme ich jetzt nicht korrekt. Gas. Auf jeden Fall das Gas. Oh Gott. Genau, auf jeden Fall bläht dann diese Tüte auf, aus welchen Gründen auch immer, und fliegt einfach davon. Also erstmal der Deckel von der Mülltonne wird hochgedrückt, ja, und diese Tüte fliegt. Also man sieht dann einfach nur so ein Bild aus von im Haus, so aufs Fenster gerichtet, ja, und dann fliegt diese Tüte da so vorbei. Wie so ein Horrorbösewicht. Und das war einfach auch so eine Comedy-Szene einfach, weil du hast nichts gesehen außer... So, noch, ich glaube, noch so ein Stück Silhouette von dem einen Mädel und dann im Hintergrund diese Tüte, die am Fenster vorbeifliegt. Es war göttlich. So, und diese Tüte ist dann aus irgendeinem Grund in Tokio, weil die Protagonistin ist ja auch in Tokio. Ja, weil die Tüte hat man immer mal wieder gesehen. Ja, ja, die hat man immer, immer mal wieder so gesehen. Immer so nach einer, so 20 Minuten. Was macht die Tüte gerade? Das war gerade? So eine Side-Story. Ja. Das war so eine Side-Story. So, was ist mit der Tüte? So, dann aus irgendeinem Grund, als sie dann da unten in diesem... Sorry. Aber was ist mit der Tüte? Was ist mit der Tüte? Jetzt film doch mal bitte wieder diese Tüte. Ach, oh, klasse. Naja, auf jeden Fall auf dem Video lag dann diese Tüte mit dem toten Fisch und das hatte dann der Professor gehabt. Das Video, was sie finden in dem Haus vom Professor. Genau, und der Professor hatte dann aus irgendeinem Grund diese Tüte gehabt. Ja, genau, also die Side-Story der Tüte hat damit geendet, dass halt der Professor diese Tüte gefunden hat. Ja. Und dann hat er rumexperimentiert. Irgendwie alles. Nee. Das ist ja noch interessanter, weil der Verlobte von der Protagonistin, der hat ihm ja die Tüte gegeben. Stimmt. Weil der Professor wollte ja irgendwie neues Material für seine Forschung haben. Genau. Und dann hat er nämlich die Tüte gefunden. Und einer seiner Arme. Jedenfalls ist der Verlobte ist beim Professor. Und wurde dann, irgendwie passieren dann ganz komische Zeitsprünge, weil die beiden Protagonisten, also Protagonistin und Mr. Fotograf, machen sich ja langsam auf den Weg, den Verlobten zu finden. Aber während die das tun, landet die Tüte beim Professor. Der Professor macht Experimente. Der Verlobte infiziert sich, wird zu einem grünen Gubbelmensch. Der Professor baut einen Apparat, auf den der grüne Gubbelmensch drauf laufen kann. Es passiert einfach so viel. Und dann sind die da im Keller. Ich habe auch nicht verstanden, warum der Professor so ein... Alles ein verrückter Professor war, Lisa. Das ist halt Anime. Das ist Anime. Ich dachte übrigens, bei der Szene, wo die Protagonistin so geheult hatte, ne? Ich glaube, die wollten da so eine epische Szene reinbauen, wie du es halt so großen Animes immer hast, wie zum Beispiel Naruto oder One Piece, wenn die irgendwas krampfhaft versuchen zu machen, obwohl sie es nicht können und dann irgendwie immer noch weiter zuschlagen und schon voll am Ende sind. Und sie wollte auch so, ich muss das jetzt tun. Und kam immer nicht durch und fällt hin und ich muss das jetzt tun. Ja, es war einfach super lächerlich, weil sie vor, keine Ahnung, das waren halt irgendwelche Typen in Schutzanzügen, die dann davor standen. Warum standen die davor? Da war doch gar nichts. Jetzt war ohne Witz, das ist mir gar nicht aufgefallen. Warum standen die denn eigentlich da? Und, hä? Wenn du eine Straße sperrst, Lisa, um sicherzustellen, dass keine wandernden Zivilisten einfach in ein gesperrtes Gebiet reingeht, reicht es nicht 4-5 Leute, die gucken oder so. Okay, aber das war du schon deren Ziel. Du brauchst mindestens 20 Leute, die eine Mauer bilden. Das ist mir bewusst. Sonst könnte ja ein Zivilist vorbeilaufen. Das ist mir bewusst, aber mein Problem ist, dass ich gar nicht gecheckt habe, dass das irgendwie relevant war, dass die gerade genau da eine Straßensperre gemacht haben. Vor allem, was ist denn das für eine komische Straßensperre, die die machen, dass sie da einfach 100 Leute in Schutzanzügen mit so fetten Schilden dahinstellen. Also, weißt du, normalerweise macht man Straßensperren, indem man da so Zäune hinstellt und zwei Polizeiwegen und fertig, so unter dem Motto. Aber nein, die müssen Schutzanzügen mit Schilden, so wirklich wie bei einer Demo oder so. Die Schutzanzüge waren ja für ja, die ganzen Gas. Ja, ja, das ist ja okay, aber die das ist so. Die Demonstranten kommt hier nicht durch, so unter dem Motto. Ihr zwei Demonstranten. Die zwei Demonstranten. Nein, aber was wir vorhin gesagt haben, Menschen können von diesen Fischen infiziert werden und dann werden sie zu Monstermenschen und landen dann auch irgendwann. Es stellt sich raus, die Beine der Fische, irgendwann explodieren die Fische und dann sind nur noch diese mechanischen Beine da und die infizierten Menschen werden dann irgendwie auf die Beine gezogen. Na, eigentlich fallen sie ja nur rein. Also ich glaube, sobald die rauftreten oder reinfallen aber oder so. Aber das Gas lenkt die irgendwie dahin. Ja, oder? Irgendwas. Ja, genau, das Gas, das ist super interessant. Das kann wohl denken oder so. Jesus, da kommen wir noch zu. Okay, da kommen wir noch zu. Jedenfalls. Später mehr. jedenfalls haben diese Menschen, die womit ich nicht gerechnet habe bei einem Namen wie Geo Tokyo Fish Attack, ist, dass die Fische spielen nachher eigentlich gar keine Rolle mehr. Die Fische, das war völlig egal. Genau, die Fische waren, im Endeffekt geht es im Nachhinein nur noch darum, dass sie Menschen infiziert sind und auf diesen Beinen rumgehen. Und da fand ich was, bevor wir zum Gas kommen und dem, also das war die Doctor-Storyline. Und dann kommt noch die Zirkus-Storyline. Oh, die Zirkus-Storyline. Aber das machen wir ganz am Ende. So, jetzt erstmal zu den Menschen. Was ich interessant fand und was ich nicht erwartet habe, weil ich habe halt gedacht, also greifen jetzt die Fische an und das ist halt einfach Sharknado und Anime. Ja, Sharknado und Anime, genau. Das habe ich so ein bisschen erwartet. Sah auch anfangs echt so. War auch am Anfang so. aber später sind halt die Menschen infiziert und dann bilden sich auf einigen Beinen Ultra-Menschberge, weil Menschen vom Gas. Also, erstmal, diese Menschen. Verrückte Professor. Wenn ich versuche, diesen Film zu erklären. Ne, kommen immer mehr Sachen. Der verrückte Professor hat herausgefunden. Ah, der Zweite Weltkrieg hat auch noch eine Rolle gespielt. Ja, stimmt. Der Zweite Weltkrieg Im war Zweiten nämlich schuld Weltkrieg. An dieser ganzen Sache. Im Zweiten Weltkrieg. Als Amerika eine Insel in Japan beansprucht hat, wurde ein Fisch entdeckt, der die Fähigkeit hat, einen Virus schnell zu verbreiten. Ja, aber der hatte, der hatte generell so einen merkwürdigen Virus in sich und das hatten sie dann. Es ist so unnötig kompliziert, Alter. Ist ja auch egal. Also so ein Fisch hat ein Virus, genau. Amerika hat es entdeckt. Wer auch sonst bin ich Amerika. Ne? Weiter geht's. Aber, Jesus. Dieser Fisch hat halt diese Fähigkeit, der hat halt dieses Gas, nenne ich es jetzt einfach mal, mit dem er. Kannst du, wenn du das zusammenschneidest, immer so Bilder von den einzelnen Szenen reinschneiden? Das wäre super. Das kann ich machen. Kann ich nicht gucken. An den Editor. Fabian in der Zukunft. Sorry. Guck mal, wie viel Lust du hast, das zu machen. In dem Moment. Nein, aber das Gas spielt die wichtige Rolle, weil das halt von Träger zu Träger irgendwie infiziert wird und irgendwann explodiert der Körper durch das Gas. Ja. Und dann braucht man einen neuen Körper quasi. Das macht sogar Sinn, dass die Menschen so komisch aufgebläht aussehen. Ja, richtig. Und jetzt kommt nämlich noch was anderes, was dir vielleicht nicht aufgefallen ist, was ich halt äußerst interessant fand. Tatsache. womit ich nicht gerechnet habe. Es geht am Anfang geht es um die Fische und dann geht es um die Menschen im Endeffekt. Und das Verhalten ist komplett anders. Die normalen kleinen Fische rennen einfach nur rum. Ja. Die Haie greifen an, weil das ist ja ein Instinkt, halt Fleischen. Die Menschen greifen nie einen direkt an. Die denken teilweise, die formen sich, wie ein Mensch es machen würde, formen die sich in... Also es gibt halt wirklich irgendwann so einen Berge von Menschen, die auf ein Ding laufen und alle ineinander hängen. Und die laufen und formen sich und sammeln sich. Und das fand ich halt sehr interessant. Die haben an sich so nie unprovoziert jemanden angegriffen. Ach wow, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ja, haha. Ja, tatsächlich. Interessant. Ne? Das heißt, es ist schon interessant auf einer Ebene. Ja, wenn man darüber nachdenkt. Kommen wir zum Zirkus. Die Zirkus-Storyline. So ziemlich die letzte Szene. Eins muss ich aber noch dazu sagen, wenn wir sowieso gerade dabei waren, diese Fisch-Scheiße da, Entschuldigung, zu erklären mit dem Virus. Bitte. Und zwar wegen dem Zweiten Weltkrieg. Japan hatte wohl damals an Biowaffen geforscht, also an einer bestimmten Biowaffe geforscht. Und Amerika hat, ja, also keine Ahnung, Amerika hat dann angegriffen oder die wollten dann, oder genau, die haben diese Biowaffe atomarisch beansprucht, so haben sie es in dem Film genannt. Sure. Und das war nämlich wegen der Biowaffe, weil diese wollten dann irgendwie diese Fracht wegschiffen und dann kam Amerika und hat das alles auf dem Erdboden versinken lassen, weshalb ja die Fische... Deswegen die Fische dann aus dem Ozean rauskommen. Das ist eine Godzilla-Story. Ja, ja, weshalb die Fische dann nämlich infiziert wurden. Das macht tatsächlich Sinn. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das will, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ich habe keine Erklärung wirklich gebraucht. Ich war einfach zufrieden damit, extrem schlechte Schauspieler zu sehen, wie sie von Haien zerfleischt werden. Aber es entwickelt sich dann doch in eine... Also sie haben zumindest versucht, eine Story reinzubringen. Das, indem sie sich auch ein bisschen selbst verarschen. Also das machen sie auf jeden Fall. Ich glaube auch, die überkomplizierte Story ist eine Selbstverarsche. Ja, ich denke auch. Ich glaube, die wollten halt so eine überkomplizierte Story reinpacken, also, damit zwei Idioten wie wir sich hinsetzen, Podcast dazu machen. Ja. Na gut, aber das so viel zur... Ja, also so viel zur Fisch-Virus-Story. Jetzt zur Zirkus-Story. Erzähl mir, was passiert. Der Fotograf... Ich weiß nicht mal wirklich, ob ich das richtig zusammenkriege. Deswegen frage ich dich ja, weil das... Ja, Mr. Awesome Guy. Genau, Mr. Awkward Awesome Guy geht raus und steht auf der Straße. Und Lisa... Also erstmal muss man dazu sagen, er wurde ja irgendwie von der Protagonistin getrennt, weil die im komischen Verlobten hinterhergelaufen ist und er war dann irgendwie alleine und dann... Ich komme gleich nach. Dann, stimmt. Ja, so unter dem Motto, ich komme gleich nach. Und genau, dann läuft er ein Stück und kommt an so eine große Kreuzung, wo ein riesiges, wirklich riesiges Zirkuszelt einfach mitten auf dieser riesigen Kreuzung steht. Das passte da halt überhaupt nicht hin, das stand da einfach. Und dann geht er in dieses Zirkuszelt und sieht dann halt so einen richtig creepigen Zirkusdirektor, der ihn dazu einlädt, seine Show zu sehen. Und er ist halt auch der einzige Gast von ihm. Ja, aber der einzige Gast war dann, aber so richtig übertrieben, das war irgendwie ein bisschen cool. Der war wirklich so richtig verrückt, dieser Zirkusdirektor, wie man ihn sich in den schlimmsten Horrorfilmen vorstellen kann. Und lädt ihn ein, seine Show zu sehen. Und redet halt aber auch über diese komischen Menschen. Ja, man muss dazu sagen, diese grünen Menschen, wo wir dann nochmal dazu kommen, was sind das eigentlich? Spielen Instrumente im Hintergrund? Ja, das ist so richtig geil, so richtig, so wirklich wie zombie-mäßig. Wenn ein Zombie in einem Zombie-Film anfangen würde, Schlagzeug zu spielen. Naja, guck mal, hast du die Serie Z Nation gesehen? Keine Ahnung. Nein, ich habe nur das gesehen, was du mir gezeigt hast. Ah, okay, schade. Ist das nicht das mit 10.000? Ja, mit 10.000. Ja. Oh, ich liebe ihn. Habe ich nicht gesehen. Da gibt es aber auch so eine Szene, wo die Zombies, weil sie manipuliert werden, von einem, ich nenne es mal Halb-Zombie, Halb-Mensch-Typen, der kann sozusagen die Zombies ein bisschen kontrollieren und dann stehen die da auch da wie Zombies eben und tanzen und spielen Instrumente, aber das sah genauso aus, wie in diesem Anime diese komischen grünen Menschen da gespielt haben. Also so richtig, sie wissen gar nicht, was sie tun, so ein Automatismus drin. Also Fand ich gar nicht so schlimm. Wie ich, wenn ich in der Nacht aufs Klo gehe. Ja. Ist auch nur automatisch, ich habe auch keine Ahnung, was so ich so unter dem Motto. Ja, genau, und dann haben die da Instrumente gespielt. Ach genau, und dann kam ja die Szene mit den, erstmal haben dann zwei ganz normale Menschen so einen grünen Menschen getragen auf den Schultern und der Zirkusdirektor hat dann irgendwie so gesagt, also hat irgendwie angefangen vom Gas zu reden, glaube ich. Ah ja, genau, da kam der Big Reveal von wegen, was das Gas eigentlich ist. Genau, und dann wollte er halt irgendwie erklären, dass das Gas gar nicht nur ein Gas ist oder so. Das und Gas kann auch greifen. Genau. Also das ist, einmal denkt das Gas, genau, und das Gas kann aktiv Sachen greifen. Stimmt, genau. Und so. In der Szene, wo die ganzen Menschen auf einen Haufen, komisch, keine Ahnung, da hat dieser Klopsmensch sein Gas dafür benutzt, um neue Menschen an sich zu ziehen. Also ganz merkwürdig. Ja, genau, es kann greifen und anscheinend denken. Und das fand ich eine coole Szene, weil dieser grüne Mensch, der auf den Schultern von den zwei anderen normalen Menschen war, der hat ja dann Feuer gespuckt. Und dann sieht der Mr. Awesome Guy, sieht also übelst die krassen Sachen so. Also keine Ahnung, da waren dann halt irgendwelche komischen Gesichter im Himmel so. Also anstatt Feuer zu sehen, hat er dann halt einfach so ein, durch das Gas einfach übelst die Halluzination. Ist es vielleicht, dass er durch das Gas Halluzination hat? Ja, naja, weil er hat, da war doch noch die Szene, wo er halt in seine Kamera guckt und ja, nur das Feuer. Ja, das dachte ich mir, das, weißt du, das ist, der Zirkusdirektor hat das mit seiner Audiospur kommentiert, aller, das ist die Pforten zur Hölle, ja, und ja, die genau. Hölle ist Wirklichkeit und alles. Ich denke, es macht auch Sinn, wenn das alles einfach nur Halluzination war. Das ist Halluzination gewesen. Okay, das habe ich so gar nicht aufgegriffen. Zumindest hat mir halt die Szene, wo er durch seine Kamera guckt und nur das Feuer sieht, mir gesagt, ja, okay, sprechen. Das ist ja, okay, Halluzination durch das Gas. Was ich cool fand, weil es ja irgendwie dann doch wieder Sinn ergeben würde. Also inwieweit das halt Sinn ergeben kann, auf aber... Auf eine kranke Art und Weise, ja. Warum haben die Musik gespielt? Ich glaube einfach nur, um es zu hintermalen, keine Ahnung. Warum... Weil das ist ein Zirkus, die müssen den Leuten ja eine Show bieten. Dem einen Typen. Der Zirkus, der mitten auf der Straße steht, außen nicht. Wie haben die den da hingekriegt? Wie ein Zauberzirkus. Wie haben die den da hingekriegt? Hat er die komischen Zombie-Viecher dazu gezwungen, das Zirkuszelt dahin zu tragen? Lisa, du denkst. Entschuldigung. Nicht denken. Entschuldigung. Du endest nirgendwo. Also, nicht bei dem Film. Ich würde das gerne mal logisch angehen. Oh, und mit Theorien ausdenken, wie irgendwas passiert ist. Aber gut, ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Den nicht gesetzten Rahmen. Ja. Wow. Oh, nee, aber das ist dann, der Film endet damit, also wir haben, warte mal, erstmal kommt im Zirkus noch die Szene, es kommt noch die Szene im Zirkus, wo der Verlobte dann rausgeholt wird, also der Zirkusdirektor hat dann auf einmal den Verlobten. Erinnerst dich, du guckst mich gerade so fragend. Stimmt, ja, das habe ich völlig vergessen. Der hat ja den Verlobten, ich dachte schon, ja. Genau, und dann sieht Protagonistin... Ja, genau, Protagonistin war auf einmal da und das Geile war, dass Mr. Awesome Guy dann auch einfach nur so meinte, wo kommst du denn her? Und wir so, ja, wo kommst du her? Also, hundertprozentig, dem Film war ganz bewusst, was er da macht. Also, für solche Szenen. Die sind selbstbewusst auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Nein, aber auf jeden Fall, genau, dann haben die ihre Sweet Reunion, aber eher als Monster. Und da kommt zum Beispiel auch die Szene, wo ich meinte, die verhalten sich halt komplett anders, wo Mr. Verlobter, Jesus. Ja. Mr. Verlobter zu seiner Freundin zurück will, aber dann wird er von den anderen krassen Menschen gestürmt und die wollen das nicht. Das sah ganz komisch aus. Für mich sah das halt irgendwie so aus, als würde er, weil das war ja so eine komische Szene, wo sie dann irgendwie die ganze Zeit so meinte, ja, komm mit mir nach Hause, du hast gesagt, genau, für immer und keine Ahnung was. Oder und er stand dann wirklich einfach nur da und das hat sich irgendwie für mich so angefühlt, als würde er sich töten lassen wollen. Weshalb er irgendwie die ganzen anderen Viecher auf sich gelockt hat. Weil, ganz ehrlich, die haben sich doch nie gegenseitig angefallen. Warum da jetzt auf einmal? Weil er vielleicht anders war als die anderen, weil er hat ja... Er ist aus der... Ich hab's... Oh mein Gott! Das, der ganze Film ist eine Riesenmetapher für Kommunismus. Und er ist aus der Reihe getanzt und wurde deswegen direkt von seinen Gleichen umgebracht. Denn er ist nicht mit den anderen Menschen mit den anderen grünen Menschen mitgelaufen. Er hat zu seiner Freundin geguckt. Und ich darf nicht gegen den. Und deswegen sind das Fische, weil es dann gegen den Strom schwimmen ist. I solved it! Was? Ich bin stolz. Das macht Sinn. Du hast recht. Weißt du, ich hätte halt einfach gesagt, der Grund, weshalb die ihn angegriffen haben, ist, weil er so ein künstliches Ding hat. Weil das hat er oh ja, das Professor. Wäre auch eine Möglichkeit. Stimmt, der hatte ja ein anderes Ding. Der hatte halt so, also anstatt diese komischen Beine, die anderen hatte die Beine Menschen hatte, Professor. Hatte er Beine vom Professor gekommen, weil der Professor ja daran rumexperimentiert hat. Das wäre für mich eher eine Erklärung gewesen, aber hey, eine Metapher am Kommunismus, ja, warum nicht? Hey, das ist, so funktioniert Interpretation. Auf jeden Fall, ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Ich danke, das war alles, was ich erreichen wollte. Ach genau. Wir haben eigentlich gar nicht richtig erwähnt, dass jeder, bis auf Mr. Awesome, Awkward Awesome, dass jeder Charakter in dem Film komplett durchgeknallt ist. Stimmt. Die sind alle richtig durchgeknallt. Alle verhalten sich, es ist eine Protagonistin, die wie verkrampft versucht, ihren mutierten Verlobten wiederzuholen und dann die ganze Side-Story mit Erika und die Protagonistin ist halt auch völlig, also ist halt auch völlig egal, dass der Typ einfach nicht mehr er selbst ist und sie will halt die ganze Zeit ihn nach Hause bringen. Sie sieht das überhaupt nicht. Er liegt auf dem Tisch, ist mega grün angelaufen, Genick quasi gebrochen, riesige Schläuche stecken in seinem Mund. Im Mund und sie kommt zu ihm, sag doch was. Ja, warum sagst du denn warum nicht? Warum sagst du denn und nicht? Und ich dachte so, Mann, er kann nicht reden, er hat einen fetten Schlauch im Maul. Ich meine, come on. Ja. Ja, genau, also, es sind einfach alle komplett durchgedreht. Also die Brillenschlange war auch geil, weil die ja dann richtig, also ihre Freundin in Anführungsstrichen, Erika, die Schlampe, genau, genau die... ist auch eine Story, die zu nichts führt eigentlich. Aber trotzdem schön, den Charakter zu sehen. Da war halt so anfangs die Szene, wo der Hai angegriffen hat, also der allererste Hai, der angegriffen hat. die Vorhut. Genau. Sie ist ja dann, also wollte dann irgendwie flüchten oder so. Jesus. Und war noch die Szene, wo der Hai angriff und die Nutte wollte flüchten und Brillenschlange hält sich an ihr fest und hilft mir. Genau. Die Brillenschlange meinte dann irgendwie, also hält sich an ihrem Bein fest und meinte dann irgendwie so von wegen, ja, ich kann nicht gehen, hilf mir. Und die Schlampe war einfach völlig am Ausrasten, tritt ihr übelst gegen den Kopf die ganze Zeit. Und rennt dann aus dem Haus, während die anderen beiden nach oben gehen in ein Zimmer. Dumm. Und dann ist Fräulein Schlampe in dem Zimmer. Ja, wie? Sie ist aus dem Haus gerannt. Sie ist an der Wand hochgeklettert und durchs Fenster wieder ins Haus. Sie ist aus dem Haus gerannt und war dann einfach wieder in dem Zimmer. Als wäre sie zurückgespawnt worden. Richtig geil. Aber nochmal zurück zu der Szene, wo der Brillenschlange ins Gesicht getreten wird. Weil, das fand ich nämlich irgendwie interessant, sie wurde ja dann von der Schlampe übelst runtergemacht, von wegen, du fette Kuh und ja, du bist nicht meine Freundin und du merkst gar nicht, dass dich keiner haben will, so unter dem Motto. Und dann gibt es später eine Szene, wo halt die Schlampe, hieß sie Erika? Ja, das ist so Erika. Die Erika mutiert ist, oder keine Ahnung. Ja, ich würde es als mutieren. Nennen wir es mutiert. Und auch völlig am Durchdrehen. Also die liegt dann irgendwie in dem Zimmer, in ihrer Decke, das stinkt übelst. Man sieht dieses ganze Gas, es war richtig eklig. Und dann kommt halt die Brillenschlange rein. Ich hätte ja an ihrer Stelle einfach irgendwo hingebrochen, weil es sah schon so aus. Immer eine gute Option. Ja. Ey komm, es riecht mega nach Verwesung und man hat das Gas schon so krass gesehen. Naja, egal, auf jeden Fall. Sieht sie dann halt Erika, wie sie mutiert ist und Erika rennt ihr dann hinterher und meint dann irgendwie so, ja, du bist doch meine Freundin und warum rennst du denn jetzt weg von mir und keine Ahnung was. Die Szenen wurden gespiegelt. Also das ist im Endeffekt von der Storyline her am Anfang, die Positionen wurden getauscht. Genau. Aber die beiden Charaktere hatten den ganzen Film über dieses, du hässliches Ding, ja, du bist doch meine Freundin. Ich hasse dich. Also ja, ja, ja, ja, genau. Also ich fand das irgendwie cool, weil die Brillenschlange dann so extrem abgedreht ist. Ja. Weil sie hatte dann, das war so krass, ich fand das echt cool, weil sie einfach so extrem krass durchgedreht ist. Ja. Sie hatte ja dann irgendwie mit dem, also nachdem diese Szene gespiegelt wurde und sie Erika ins Gesicht getreten hat, hat sie ja dann den Aschenbecher genommen. Hat sie dann den Aschenbecher genommen und einfach nur voll auf ihren Schädel eingehauen. Und steht auf und fragt, Erika, Protagonistin, wo seid ihr? Und ich dachte mir so, wow, ja, die Frau ist komplett verrückt geworden. Ja, die war komplett im Denial-Modus. Richtig geil. Und dann rennt sie rum und sucht ihre Freundinnen, obwohl sie eine davon gerade den Schädel eingeschlagen hat. Fand ich cool. Naja. Gut, aber der Film endet jedenfalls... Das versuchst du schon seit einer halben Stunde zu sagen. Nein, ich will generell den Film von der Story her noch abschließen und dann halt noch, was wir von ihm hielten. So Obwohl das wahrscheinlich keine große Überraschung wird. aber der Film endet damit, Protagonistin hat ihren Verlobten nicht gerettet und der Fotograf. Und irgendwie sind dann auf einmal in Paris, in Indien, überall sind da diese... grünen Menschen, also wird gezeigt, wie dann beim Eiffelturm die Leute rumlaufen. Und dann sagt der Typ, du musst auf das Schiff, du musst auf das eine Schiff, um dich zu retten. Ja. Und dann stehen die da am Strand und er sagt dann von wegen, ja, ich kann nicht mit, weil er wurde infiziert. Ja. Typischer Zombie-Klischee. Stimmt, das war ja übelst der Plot-Twist. Genau, und dann sagt er von wegen, ja, sorry, dass ich dich angelogen habe, aber ich bin nicht einfach nur so mitgekommen. Ich wollte mitkommen, weil ich wusste, dass der Professor mit dem Neffen arbeitet, und also deinem Verlobten, und ich habe, weil ich ein Ultra... Personengedächtnis habe. Weil ich ein Ultra-Personengedächtnis habe. Das hätten wir am Anfang sagen müssen. Leute, dieser Typ hat die eine Fähigkeit. Er hat ein super krasses Personengedächtnis, wie er es so schön nennt, und kann sich anscheinend an jede Person erinnern, die er einmal im Leben gesehen hat oder so. Ich weiß nicht, wie das funktioniert bei ihm. Nicht nur, die er gesehen hat, die er in den Nachrichten bei einem Interview im Hintergrund gesehen von der Backseite gesehen hat. Genau. Den Hinterkopf habe ich schon mal gesehen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er sie dann wiedererkannt und dachte, über sie, über ihren Verlobten kommt sie an den Professor. Irgendwie. Das Problem ist aber, er muss sie ja vorher irgendwie schon ausfindig gemacht haben, bevor er das Video gesehen hat, weil durch das Video allein weiß er ja nicht, dass sie die Verlobte von dem Typen ist. Das heißt, er hat sie anscheinend vorher er ist ja sowieso Journalist, glaube ich, von der Presse. Irgendwie eigentlich. Vorher auf die Straßenblockierung zu. Ich bin von der Presse! Ich bin von der Presse, was ist hier los? Und irgendwie haben die aber auch ganz komisch reagiert, so, oh, na dann, ja. Dann ja, so, ja, hier ist abgeregelt. Richtig geil. Ja, aber was ich sagen wollte, der musste ja auf jeden Fall vorher schon irgendwie nicht gestalkt haben, aber halt irgendwie ausfindig gemacht haben. Gekannt haben oder so. Ja, keine Ahnung, oder recherchiert haben, dass das die ist. Und weil allein durch dieses Video wusste er ja nicht, dass das die Verlobte ist. Naja, auf jeden Fall ist er deswegen nicht mitgekommen, hat sie dann noch irgendwie so gefragt von wegen, ich hoffe, du denkst jetzt nicht, dass ich ein böser Mensch bin. Ja, genau so hat er das gesagt. Ich weiß, dass du nicht ein böser Mensch bist, hat sie dann gesagt. Ja, genau, das hat sie dann auch nochmal wundervoll wiederholt. Und dann kam die beste Szene. Auf einmal fliegt ein riesiges Vogel, ne, Fledermaus, Drachenvieh mit diesen komischen Beinen. Das war das Ende und ich habe schon wieder voll verdrängt. Und mit irgendwie komischen Beinen über die hinweg. Und der Pressetyp, also Mr. Awesome Guy, meinte nur so... Er hat sich eine Flugmaschine gebaut. Und ich dachte, was? Das fängt dann voll verrückt an zu und lachen. Und fängt einfach richtig krass an zu lachen. Also so richtig verrückt. So. Okay, ich kann es nicht so gut nachmachen. Ja, ich sehe den Ausschlag auf der Audio. Das ist, was ich leise mache. Aber ich bin die ganze Zeit auch schon... Ich bin mega laut, sorry. Nein, so kenne ich dich. Deswegen steht das Mikrofon auch näher an mir. Okay, ich bin anscheinend wirklich immer laut. Ja, auf jeden Fall war das ein richtig krasses Ende. Ja, aber war es das wirklich? War das ein Ende im Endeffekt? Nein, vor allen Dingen, ich war ja dann auf dem Schiff und da waren dann so 3-4 Leute. Du warst auf dem Schiff? Nee, die Protagonistin, war dann auf dem Schiff und dann waren dann so 5 Leute oder so. Der fucking Kapitän, ja. Und der komische Kapitän. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir dachten uns nur so, ja, und auf geht's. Ich glaube, um so kurz wie möglich ein Review quasi zu geben. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich meine jetzt im Retro-Perspektiv. Wiederhole ich einfach die Worte, die ich gesagt habe, als der Film zu Ende war. Und zwar, what? Okay. Never mind. So, ich glaube, das fasst den Film eigentlich ganz gut zusammen. Ja, ein großer Teil Verwirrung und okay. Also wirklich. Man nimmt es halt irgendwie hin, weil wie gesagt, ich finde die Story war am Ende, ich verstehe schon, warum sie es gemacht haben. Wahrscheinlich ist es halt, ich kenne nicht zu viele japanischen Katastrophenfilme. Mhm. Ich habe ein, zwei Godzillas gesehen, aber die sind teilweise auch recht plot-heavy ohne Grund. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die halt schon in irgendeiner Art und Weise parodieren wollten mit dem unglaublich verschachtelten Plot. Aber ganz ehrlich, mich hat es so ein bisschen rausgeholt. Ich bin der Meinung, die haben einfach wirklich so einen schlichten Zombie-Apokalypsen-Film genommen, weil ganz ehrlich, Story, Zweiter Weltkrieg, Biochemiewaffen, das kann auch in jedem anderen Apokalypsen-Film passieren. So. Richtig. Und dann haben die richtig viel gekifft und haben sich Gedanken darüber gemacht, was anstatt Zombies... Hey, Leute! Hör zu! Was wäre, wenn wir anstatt Zombies Fische nehmen? Vor allem, nein, aber ganz ehrlich, es ist gar nicht mal so dumm, wenn die sich dann, noch Gedanken darüber machen, wie das dann bitte in die Story passt, weil guck mal, Menschen können ja ganz einfach infiziert werden, wenn so ein Zombie-Virus ausbricht. Aber wenn die das wirklich mit dieser Biochemie-Waffe sich darüber Gedanken gemacht haben, die ja im Meer versunken ist, dann ist die nächste Antwort, dass sie Fische nehmen mussten, weil die Fische ja die ersten Infizierten waren. Ja, aber Fische und deswegen, leben im Meer. Ja, genau. Und deswegen haben die Fische nämlich irgendwann auch überhaupt keine Rolle mehr gespielt, weil die Fische dann egal waren, weil es ja dann alles auf die Menschen umgeschweift ist. Geschwuppt. Schwubbeliwupp. Ja. Okay. Das ist meine Theorie, wie sie dazu gekommen sind. Voll, das macht voll Sinn. Ist gar nicht so dumm. Das ist immer eine aber gute, oh mein gute Gott, es war ein Anime-Trash-Film. Es ist der Wahnsinn. Ich habe noch nie in meinem Leben, also ich habe schon öfter Trash-Filme gesehen und ich finde die auch echt unterhaltsam so. Aber das ist wirklich Trash hoch 2 ist, was einfach, weil es ein Anime ist. Es ist so klasse. Ja. Ich will mehr so eine Filme sehen. Also ist einfach das nur, ein Film... Ist es ein Film, den du dir alleine angucken würdest? Niemals. Gut. Darauf wollte ich auch hinaus. Ich denke, es ist schon ein Trash-Film, weil es ist kein guter Film. Aber ich würde mir auch Trash-Filme tatsächlich niemals alleine angucken. Nee, weil du brauchst schon Gesellschaft und Stimmung. Ich möchte mich halt auch irgendwie darüber unterhalten, was ich für kuriosen Scheiß da sehe. Also ich kann das nicht unkommentiert lassen. Ja, richtig. Und ansonsten redet man dann nur mit sich selbst. Ja, das wäre traurig. Auf einer Skala von 1 bis 10. Was sind, jetzt lass doch mal kurz den Film, wir haben den jetzt recht lange sacken lassen und eine Revue passieren lassen. Jetzt gib mal deine abschließende Bewertung mit einer Skala-Wertung und einem Satz, der deine Erfahrung mit dem Film zusammenfasst. Ich muss zu der Skala was fragen. Möchtest du eine Skala-Bewertung, wenn ich ihn als ganz normalen Film sehe? Also möchtest du, dass ich den als ganz normalen Film wahrnehme oder möchtest du, dass ich ihn auf einer Trashigkeitsskala bewerte? Pass auf, ich gebe dir 2 Skalen. Ich bin halt großzügig. Du kriegst eine Skala für Film, objektiv, und du kriegst eine Skala für Entertainment. Oh ja, gut. Gut, finde ich gut. Objektiv kriegt der Film von mir 2 Sterne. 2 Sterne? Warum 2 Sterne? Gute Frage. Ich fand ihn nicht besonders gut gemacht. Also ich weiß nicht, ich fand so vom Zeichenstil her, es wurde sich jetzt nicht wirklich Mühe gegeben. Ich fand den, also ich habe mich an den Zeichenstil schnell gewöhnt, aber als ich den das erste Mal so gesehen habe, da sah er für mich furchtbar aus, muss ich so sagen. Das CGI passt auch nicht zu dem Zeichenstil. Ja, genau, da generell das mit dem CGI, was aber auch schlechtes CGI war, es war ja nicht mal gutes, also es war halt irgendwie komisch. Ich fand es komisch. Und, also so... War es noch CGI für die Menschen? Es war nur CGI bei den Fischen. Ja, oder? Es war eigentlich auch nur am Anfang CGI. Also genau, als die Fische da noch rumgekrabbelt sind und so. Ziemlich bei den Menschen nicht mehr. Für die Entscheidung. Okay. Ja, also das war total merkwürdig. Das hat auch anfangs überhaupt nicht gepasst und dass ich das auch nicht durchgezogen hat. Ich glaube, die haben während der Produktion des Films gesehen, dass es scheiße aussieht und es deswegen gelassen. Aber wollten den Rest nicht mehr neu machen. So. Ja, also. So vom Aussehen her fand ich es nicht besonders gut. Da hätte ich, glaube ich, ich hätte mir den Film halt auch nicht wirklich weiter angeguckt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es, worauf ich mich einlasse sozusagen. Weil ich hätte den wirklich... Richtig, richtig. Allein schon vom Aussehen her... Wenn man einfach über den stolpert, dann... Ja, also so allein schon vom Aussehen her hätte ich mir den nicht angeguckt, weil ich sah für mich einfach nicht ansprechend aus. So, ich habe den Film trotzdem... Warte mal, war das eine Skala von 1 bis 10 oder 1 bis 5? 1 bis 10. Oh, 1 bis 10. Dann gebe ich ihm anstatt 2 Punkte doch 4 Punkte, weil ich tatsächlich bei näherer Betrachtung die Story ein bisschen feiere. Aber auch nur nach näherer Betrachtung. Also ich hätte wahrscheinlich ohne dieses Gerede von uns, hätte ich dem wahrscheinlich trotzdem nur 2 gegeben. Aber jetzt im Nachhinein, da ich mich so viel... da ich so viel entdeckt habe noch, gebe ich ihm noch 2 Sterne mehr. Weil die Story doch ganz interessant war, wenn man das so sagen kann. Da waren die ganzen Man konnte tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken. Ich mag es, wenn man über Sachen nachdenken kann. Also man muss nicht drüber nachdenken, aber man kann. Ich weiß nicht, ob der Film einen primär dazu einladen will. Nachzudenken, nein. Also ich glaube, ja, darüber nachzudenken. Das wäre, wie gesagt, das wäre auch nicht so gewesen, hätten wir das ganze Ding jetzt hier nicht so gemacht. Dann, nee, aber die 2 Punkte fürs Nachdenken. Okay. So, Entertainment? Entertainment, oh mein Gott, ich habe so viel gelacht. Wirklich, ich habe so unglaublich viel gelacht. Wie lange nicht mehr bei einem ganz normalen, also okay, ist kein ganz normaler Film, aber bei einem Film so... fand ich super. Also zum Ende hin wurde es halt langsam ein bisschen weniger. Ich glaube, weil man sich halt irgendwie auch auf die Dialoge schon eingestellt hat, die kommen. Aber wirklich, die ersten 20 Minuten waren grandios. Ich hatte richtig viel gelacht. Wahrscheinlich ist es in deutscher Synchro auch noch mehr Entertainment-Punkte, einfach weil es so super dumme Dialoge sind. Und die Synchronsprecher nichts können. Ja, das ist wirklich herrlich. Aber das hat's ausgemacht, das fand ich super. Ja, ich gebe ihm deswegen, glaube ich, tatsächlich 7 Sterne für Entertainment, weil ich es echt lustig fand. Ja. Okay, meine Erfahrung in einem Satz. Lass jetzt mal nachdenken. Soll ich erst sagen, was für eine Bewertung ich gebe? Ja, oder Zeit, dass du nachdenken? Ich würde dem... Es ist kein guter Film. Ist er nicht. Nein. Brauchen wir gar nicht diskutieren, aber das weiß man auch, wenn man da reingeht. Man darf sich den Film nicht mit zu hohen Erwartungen angucken, sondern halt wirklich mit der Einstellung, hey, das ist ein Trash-Abend, da trinkt man jetzt ein Bier zu oder so. Man könnte ein gutes Trinkspiel trauen. Wo ist unser Bier? Na, aber... Sorry. Von daher, ich fand ihn... Teilweise waren extrem gut gemachte Shots da. Unerwartet gut gemachte Shots. Ja, es gibt so ein paar Shots, wo die Kamera seitlich über die Straße ist und einzelne Fische rennen drüber. Das ist an sich ansprechende Cinematography, weißt du? Unerwartet. Also er hat mich unerwartet, das waren so einige Szenen, wo ich dachte, oh, das ist ein cooler Winkel, cool gezeichnet. Mit dem, was sie hatten. Ja. Deswegen, ich gebe den trotzdem eine 4, weil ich von der Story nicht annähernd so begeistert bin wie du. Ich muss dazu sagen, meine Begeisterung für die Story, die ist aber halt tatsächlich auch einfach nur, weil ich an diesen Film rangegangen bin und mir dachte, okay, das wird Oh mein Gott. Das wird ein Sharknado. Also nicht ein Sharknado, aber es wird halt einfach nichts weiter passieren, außer dass da Fische rumrennen, die Leute killen. So. Davon bin ich halt ausgegangen. Und es hat mich halt einfach überrascht, dass die sich Gedanken gemacht haben. Die Story an sich finde ich jetzt auch nicht gut. Aber ich glaube, die Story wollte den Effekt auslösen, einfach nur so eine Paralyse beim Zuschauer zu erwecken, dass er wirklich... Hä? Ich glaube, im Nachhinein projizierst du viel mehr von, was du dir an Gedanken machst, auf die Story des Films. Meinst du, die haben sich dabei gar nichts gedacht? Ich glaube, es ist in einem Rutsch entstanden. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, die haben da einfach nur, oh, das und wie wäre denn das? Ja, dann machen wir das auch noch so nach dem Motto. Die haben, ich glaube, die wollten schon extra eine Story erzählen, die Verwirrung für Verwirrung sorgt und so ein bisschen, weißt du, haha, so dieses, der Parodiefaktor, weißt du? Das denke ich schon. Vom Entertainment her, jede Szene, wenn fucking Protagonistin und Mr. Awesome zu sehen sind und die sich einfach nur unterhalten, ist so herrlich. Wenn man Animes generell guckt und wenn man die auf Japanisch guckt, also im Original, und man kennt so ein paar schlechte, wenn man sich über deutsche Synchros lustig machen kann. Das muss man ja auch, wenn jemand, der nie Animes guckt oder der nie im Original guckt und sich den Film anguckt, ist es für den eine ganz normale Synchro. Ja. Weißt du? Aber wenn man sich sowieso über deutsche Synchros mal lustig machen kann, ist der Film auf jeden Fall ein, den man sich angucken muss. Von der Art und Weise, wie die Dialoge geschrieben sind, von der Delivery, wie staubtrocken die ihre Lines lesen. Ist der Wahnsinn. Herrlich. Super lustig. Und das befürchte ich halt. Sehr, sehr viel vom Entertainment kam durch die deutsche Synchro, was nicht wirklich auch für den Film spricht. Nee. Weil man nicht weiß, wie viel in der Übersetzung umgeschrieben wurde. Das weiß man halt nicht. Es gibt so ein paar Szenen, wo ich nicht weiß, wie sie im Original-Japanischen... So diese ganze Einladung von wegen, ihr könntet da unten mit erreden. Oder ihr könntet hier einen Dreier haben. So, weißt du, wo ich denke... Das muss irgendeiner im Deutschen so geschrieben haben, weil er dachte, das ist lustig. Und da gab es halt mehrere Szenen von. Von daher, ich gebe entertainmentmäßig gebe ich ihm trotzdem eine 8, allein wegen der deutschen Synchro. Ich muss auch sagen, ich fand ziemlich viele Szenen auch einfach nur lustig gemacht, weil sie sich, also man hat halt einfach gesehen, dass sie sich selber nicht ernst nehmen. Das was wir vorhin schon gesagt hatten. Hm. Halt diese einfach viel zu lang gezogenen Szenen, die einfach irgendwann nur noch lächerlich waren. War super, also keine Ahnung. Es ist generell eine positive Bewertung. Ja, also auf jeden Fall hatten wir echt Spaß beim Gucken. Würdest du ihn weiterempfehlen? Ja. In bestimmten Situationen vielleicht oder keine Ahnung. Das fasst es ganz gut zusammen. Es ist keine generelle Empfehlung. Nee, man muss schon das Bock drauf nicht haben. Ich meine mal so, wenn ich irgendwann mal mit jemanden rumsitze und der Animes auch mal, weil es bringt, glaube ich, nicht den Film mit jemandem zu gucken, der jetzt nicht so ein Anime-Fan ist. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, das spricht generell nicht an, wenn man nicht so ein Anime-Fan ist. Er ist schon ganz typisch Anime. Ja, die genau. Edgy-Szenen, die Tentakel-Szene. Die Tentakel-Szene. Oh, das haben sie auch echt nur reingebracht, damit sie das in Trailer zeigen können. Aber weißt du, es hat halt schon einen typischen Humor, den du verstehst, wenn du Animes kennst. Das ist halt einfach so, war klar, dass das jetzt passiert. So. Und das würden, glaube ich, andere auch nicht sehen, wenn sie keine Animes gucken oder mögen. Naja. So, aber wenn ich mal mit jemandem zusammensitze, der, wie ich, Animes mag und ich sage, hey, komm, wir gucken uns jetzt was an, das bringt dich richtig zum Lachen, dann definitiv. Oder wir wollen halt einfach irgendwie was Lustiges gucken, dann werde ich mir diesen Film wahrscheinlich nochmal angucken. Weil es einfach super witzig ist, finde ich. Ich bin gerade überlegen, ob du da irgendwie ein Trinkspiel draus machen kannst. Sie das mal, wenn bestimmt, Mr. Awesome awkward ist. Oder so. Oh, kennst du dieses Trinkspiel, wo man so einen Schnurrbart ausschneidet und den irgendwo an den Bildschirm klebt und immer, wenn der Schnurrbart passt, muss man trinken? Echt? Das ist eine coole Idee. Das würde bei diesem Film bestimmt auch super funktionieren. Das kannte ich nicht, aber das ist eine coole Idee. Was ist, wenn der Schnurrbart gerade mit einem Hai irgendwie perfekt ist? Naja, dann musst du ein ganzes Glas exen. Ja, wunderbar. Okay, gut. Ich denke, das schließt unsere Gedanken ab. Wir haben unseren Satz noch nicht gesagt. Oh ja, ich habe auch über gar keinen nachgedacht. Ich habe auch keinen nachgedacht, aber mir fällt gerade ein, ich nehme einfach deinen. What? Okay. Das ist mein Satz. Ja, das passt es eigentlich das, ganz. Das passt das ganz fasst es ganz gut zusammen. Dann. Mein Satz ist dann. Fische. Menschen? Wow! Wie tief bin ich? Fische. Menschen? Ja, auf Wiedersehen. Tschüss!